Guten Morgen, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde. Let's continue with verse 10 in 1 Corinthians 14. Lass uns ab Vers 10 in 1. Korinther 14 weitermachen. I suppose that the world has all sorts of languages and each conveys meaning to the one who speaks it. Ich nehme an, dass es auf der Welt alle möglichen Sprachen gibt und jede übermittelt dem, der sie spricht, eine Bedeutung. But I am like a foreigner if I don't understand the language and the speaker will be like a foreigner to me. Doch ich bin wie ein Fremder, wenn ich die Sprache nicht verstehe und der, der spricht, wird für mich wie ein Fremder sein. Listen, I understand this Bible verse very, very well. Hör zu, ich verstehe diesen Bibelvers sehr, sehr gut. Because I've been to countries and lived in countries where I felt like a stranger. Denn ich war in Ländern und lebte in Ländern, in denen ich mich wie ein Fremder fühlte. When I moved to Brazil, I went to the meeting and understood nothing. Ich zog nach Brasilien, ging in eine Veranstaltung und verstand nichts. You know, everybody left the church service and was so edified and I was just dumbfounded. Jeder verließ den Gottesdienst und war so aufgebaut, aber ich war einfach nur schweigsam. And people say, wasn't it a wonderful meeting? And I said, I don't know. Leute sagten, war das nicht ein wunderbares Treffen? Und ich antwortete, keine Ahnung. What a beautiful message. I said, I don't know. Was für eine schöne Botschaft? Und ich sagte, keine Ahnung. But look, Paul is trying to bring this natural example. Doch schau, Paulus versucht, dieses natürliche Beispiel zu nehmen. To explain to us how little sense it makes to speak in tongues when others don't understand. Um uns zu veranschaulichen, wie wenig Sinn es macht, in Sprachen zu reden, wenn andere es nicht verstehen. Look what he tells him in verse 12, and that's what's happening among you. Schau, was in Vers 12 sagt, und genau das geschieht unter euch. You are so passionate about embracing the manifestations of the Holy Spirit. Ihr seid so leidenschaftlich, die Manifestationen des Heiligen Geistes zu ergreifen. Now become even more passionate about the things that strengthen the entire church. Jetzt werdet noch leidenschaftlicher für die Dinge, die ganze Gemeinde stärken. You know, it showed two things. Das zeigt zwei Sachen. First of all, they were really excited and passionate about the gifts of the Holy Spirit. Erstens, dass sie wirklich leidenschaftlich und begeistert waren für die Gaben des Heiligen Geistes. And that's a wonderful thing. He praises them for that. Und das ist etwas Wunderbares und dafür lobt sie. But it's turned into something selfish and that is what he does not praise them for. Aber es hat sich in etwas Eigennütziges gewendet und dafür lobt sie nicht. You see, here is what we have to learn. Wir müssen Folgendes lernen. The right thing, the passion for the gift of the Spirit, can become the wrong thing if it's selfish. Das Richtige, Leidenschaft für die Gaben des Geistes, kann zu etwas Falschem werden, wenn es eigennützig ist. You see, we have divided chapter 12, chapter 13 and chapter 14, but Paul never did. Wir haben Kapitel 12, 13 und 14 voneinander getrennt, was Paulus nie getan hat. How would you read this whole story from 12, 13 and 14, if there would be not a single verse? Wie würdest du den gesamten Text von Kapitel 12, 13 und 14 lesen, wenn es keine Unterteilung in Verse gäbe? And Paul didn't write it in divisions with verses. Paulus hat es ja auch nicht in Verse gegliedert geschrieben. He just wrote a letter addressing problem. Er schrieb einfach einen Brief und sprach darin Probleme an. In our Western mind, unfortunately, we think chapter 13 is a separate chapter, but it's not. Nach unserem westlichen Denken ist Kapitel 13 leider etwas Einzelnes, aber das stimmt nicht. While chapter 13 is a very powerful teaching on love, obwohl Kapitel 13 eine sehr kraftvolle Lehre über die Liebe ist, Paul did not write chapter 13 and send it to the Corinthians. Schrieb Paulus nicht bloß dieses Kapitel und schickte es den Korinthern. He wrote it in the very context of chapter 12 and chapter 14. Er schrieb es im Zusammenhang von Kapitel 12 und Kapitel 14. And there we see it again in this passage right now. Und in diesem Abschnitt hier sehen wir erneut, that he's addressing the selfishness, the love has gone out the window. Dass die Eigennützigkeit anspricht, weil die Liebe außen vorgelassen wird. So he praises them for the passion for the gifts of the Spirit. Er lobt sie also für ihre Leidenschaft, was die Geistesgaben angeht. But in chapter 13 he keeps reminding them, even if you have that passion, if there's no love, it's nothing. Aber in Kapitel 13 erinnert sie, dass es wertlos ist, wenn sie zwar diese Leidenschaft haben, aber nicht lieben. And then in verse 13 he says to them, love never seeks its own interest. Er sagt dort auch in 1. Korinther 13, Vers 5, dass Liebe niemals auf den eigenen Vorteil aus ist. So think about this. Also denkt darüber nach. So you connect this right here, what he's just said, with chapter 13. Kombiniere also das, was hier gerade gesagt hat, mit Kapitel 13. And specifically the statement, love never seeks its own interest. Besonders mit der Aussage, Liebe sucht niemals den eigenen Vorteil. See how it's all one context? Siehst du, wie alles ein Zusammenhang ist? Guys, it's good that you're passionate for the gift of the Spirit, but you want it for yourself. You want to edify yourself. Leute, es ist gut, dass ihr leidenschaftlich für die Geistesgaben seid, aber ihr wollt sie für euch selbst, zur eigenen Erbauung. That is not right. That's not love. Und das ist nicht richtig. Das ist keine Liebe. So, you are acting like foreigners and the people that come to you feel like foreigners. Ihr verhaltet euch also wie Fremde und die Menschen, die zu euch kommen, fühlen sich auch wie Fremde. Do not live like this. Lebt nicht so. So look what he says. He says, now become even more passionate about the things that strengthen the entire church. Er sagt dann, jetzt werdet noch leidenschaftlicher für die Dinge, die die ganze Gemeinde stärken. And I like the statement, become even more passionate. Ich mag die Aussage, werdet noch leidenschaftlicher. Because he never says that they should not be passionate about the gifts and edifying themselves. He never said that. Denn er sagt nicht, dass sie nicht leidenschaftlich für die Gaben sein sollten und dafür sich selbst zu erbauen. Das sagt er nicht. He said, you've made your own edification more important than you've made the edification of the body. Er sagt, ihr habt eurer eigene Erbauung mehr Bedeutung beigemessen als der Erbauung des Leibes. And then he says, you should not have the same passion to edify the body than you have for yourself. You should have greater passion. Dann sagt er, ihr sollt nicht die gleiche Leidenschaft für die Erbauung des Leibes haben wie für eure eigene, sondern größere Leidenschaft. Do you know how many times I walked into a meeting with Danielle? Weißt du, wie oft ich mit Danielle in eine Veranstaltung gekommen bin? And both of us were tired. Und wir beide waren müde. Maybe it's hard for you to understand. Vielleicht ist das für dich schwer zu verstehen. But many of the conferences we visited at, we worked like 15 hours and more a day. Doch bei vielen Konferenzen, auf denen wir waren, haben wir 15 Stunden und mehr pro Tag gearbeitet. You know, sometimes we started the conference at 8 in the morning and at 1 o'clock in the morning we were still with the people and ministering to people. Manchmal fing die Konferenz 8 Uhr morgens an und um 1 Uhr nachts dienten wir immer noch den Menschen. And we were just tired. Und wir waren einfach müde. The only thing we wanted is have a little bite to eat and just let us go to bed. Das Einzige, was wir wollten, war einen Bissen essen und ins Bett gehen. But whenever there were people from the church that needed to be edified, this is what I told myself. Doch immer wenn es Leute in der Gemeinde gab, die Erbauung brauchten, sagte ich mir Folgendes. If I will love these people, then surely the Spirit of God will flow through me to edify them. Wenn ich diese Menschen liebe, dann wird der Geist Gottes sicher durch mich fließen und sie erbauen. And he always did. Und das tat immer. Listen, when I didn't find the faith for another miracle, I reminded myself about loving these people, and many times that released the faith. Hör zu, immer wenn ich nicht den Glauben für ein Wunder fand, erinnerte ich mich daran, sie zu lieben, und oftmals setzte das den Glauben frei. So remember. Also denk daran. Be passionate about your own edification, but be more passionate about edifying the church. Sei leidenschaftlich für deine eigene Erbauung, aber sei noch leidenschaftlicher für die Erbauung der Gemeinde. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.